Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Phantomschmerz. Meine neue Klientin hieß Duka und sie roch angenehm, als sie mein Büro betrat. Sie zeigte mir ein Foto, auf dem ein junger Mann zu sehen war. Mein Bruder hat sich seit 2 Wochen nicht mehr bei mir gemeldet. Wir senden uns regelmäßig E-Mails und er schaut auch oft bei mir vorbei. Bis vor 2 Wochen. Haben Sie ihn als vermisst gemeldet? Das bringt doch nichts. Trotzdem möchten Sie, dass ich nach ihm suche. Er könnte in die Hände einer obskuren Gruppe geraten sein. Eine Sekte. Möglich. Und weshalb vermuten Sie so etwas? Mein Bruder leidet seit einigen Jahren unter Phantomschmerzen. Wurde ihm ein Bein oder ein Arm amputiert? Nein, nein, es ist alles an ihm dran. Aber er hat Gelenkschmerzen. Die Ärzte konnten keine organische Ursache finden, deshalb suchte er nach anderen Erklärungen. Und ist bei den Quacksalbern gelandet. Er hat alles Mögliche versucht. Doch die Schmerzen gingen nicht weg. In der Not hat er jeden Strohhalm ergriffen. Vielleicht wurden ihm die Schmerzen zu viel. Er hat sich nicht umgebracht. Piero ist ein Kämpfer und er liebt das Leben. Aber mit diesen ständig wiederkehrenden Schmerzen konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Piero ist Landschaftsgärtner. Er liebt die Natur. Wenn Sie eine Vermisstenanzeige machen, könnte die Polizei versuchen, sein Handy zu orten. Piero besitzt kein Handy. Ah. Er glaubte lange, dass der Elektrosmog die Schmerzen verursacht. Und wo soll ich nach ihm suchen? Er hat mir von seinem Verschwinden eine Liste gemeldet mit Namen von Therapeuten, die er aufsuchen wollte. Haben Sie die Liste des Schreckens dabei? Ich habe alle angerufen und alle behaupten, dass Piero nicht bei ihnen war. Vielleicht hat er sich die Liste noch einmal genau angeschaut und ist dabei in einen Schockzustand gefallen. Oder einer der Therapeuten lügt. Und ich soll mich freiwillig in Behandlung begeben. Wenn Sie so tun, als hätten Sie ähnliche Schmerzen wie Piero, erfahren Sie vielleicht, was mit ihm geschehen ist. Das Monatsende nahte, deshalb nahm ich den Auftrag an. Bevor ich mich in Therapie begab, genoss ich einen ungesunden Abend in einer Bar. Am nächsten Morgen besuchte ich Herrn Wehrli, dem er sogleich seine ansehnliche Sammlung an heilenden Steinen zeigte. Diese Steine habe ich alle eigenhändig eingesammelt. Ach. Nur etwa einer von 1000 Steinen hat heilende Kräfte. Ach. Mit den Jahren ist es mir gelungen, ideale Steinkompositionen zusammenzustellen, die fast alle bekannten Leiden lindern. Woran leiden Sie? An Menschen, die jeden Unsinn glauben. Heilende Steine waren schon in der Antike bekannt. Mir ist es egal, ob die Steine bekannt oder unbekannt sind. Hauptsache, sie helfen gegen die Schmerzen. Leiden Sie an spezifischen oder unspezifischen Schmerzen? Das müssen Sie meine Schmerzen fragen. Wo spüren Sie denn den Schmerz? Im linken Ohrläppchen. Das ist ungewöhnlich. Deshalb bin ich hier. Ein Bekannter hat Sie empfohlen. Tatsächlich? Ja. Ich kann mich an keinen ähnlichen Fall erinnern. Der Mann hatte Gelenkschmerzen. Ich erinnere mich, ein Metzger, den ich vor einem halben Jahr behandelt habe. Der Mann ist Landschaftsgärtner. Tatsächlich? Ja. Es kommt oft vor, dass die Menschen nach einer erfolgreichen Therapie ihre wahre Berufung finden. Welcher Stein hilft gegen Schmerzen im Ohrläppchen? Dazu muss ich mit einem Kollegen in Holland mich beraten. Und was kostet eine Behandlung? 100 Franken. Wichtig ist, dass Sie den Stein möglichst lange an der schmerzenden Stelle halten. Ich soll den Stein ständig an mein Ohr drücken? Ich werde Ihnen einen geeigneten Verband anbringen. Das kostet 1500 Franken. Oh, ist das nicht ein wenig viel für einen Verband? Dafür kostet die Behandlung nur 100 Franken. Dann hätte ich gerne eine Behandlung ohne Verband. Das geht leider nicht. Oh. Alternativ könnten Sie einen heilenden Stein kaufen, den Sie unter Ihr Kopfkissen legen. Und was kostet ein Stein? 2000 Franken. Und das nennen Sie eine Alternative? Ein heilender Stein ist tausende von Jahren alt. Das sollte man berücksichtigen. Er drückte mir eine Broschüre in die Hand und verrechnete einen Hunderter für die Konsultation. Da ich mit meiner Klientin keinen Spesenanteil vereinbart hatte, rief ich sie an und erhielt die Erlaubnis für weitere Konsultationen. Frau Veragut heilte nicht mit Steinen. Schmerzen, die keine organische Ursache haben, entstehen durch Temperaturschwankungen im Körper. Und weshalb schwankt die Temperatur? Der Körper versucht, die Seele auszugleichen, nicht umgekehrt. Ach. Wenn wir uns erhitze und errege, versucht der Körper, sich abzukühlen. Und wenn unsere Seele sich abkühlt, erhitzt sich der Körper. Aber weshalb schmerzt mein Ohrläppchen? Es würde doch genügen, wenn es sich erwärmt. Hitze, die nicht abfließen könne, verursachen Schmerz. Ihr Ohrläppchen ist blockiert. Sie wollen es aufschneiden. Eine Abfolge von Kälte und Hitze wird der Stau lösen. Danke, danke, aber ich rauche nicht mehr. Bevor ich mit der Therapie beginne, müssen Sie aber diese Unterlassung unterschreiben. Eine Unterlassung? Sie verzichten darin, mich zu verklagen, falls die Therapie missglücken sollte. Das klingt nicht sehr vertrauenerweckend. Da ich mit Hitze und Kälte arbeite, müssen Sie mit Brandblase rechnen. Ich rechne aber lieber mit Zahlen als mit Blasen. Meine Methode ist sehr erfolgreich. Praktisch alle meine Patienten verlassen nach einer Therapiesitzung meine Praxis und kommen nicht wieder. Das überrascht mich nicht. Vermutlich ist Ihr Leidensdruck noch nicht hoch genug. Das kann gut sein. Mein junger Freund Piero war schon einen Schritt weiter. Er hätte sich auch mit einem Flammenwerfer behandeln lassen. Sie erinnern sich an ihn? Er war vor 2 Wochen bei Ihnen. Vor 2 Wochen war ich an einem Fortbildungskurs auf Island. Vielleicht sind es auch 3 Wochen. Seit mein Ohrläppchen schmerzt, bringe ich alles durcheinander. Vor 1 Woche war ein junger Mann bei mir. Dieser hier. Nein, das war aber nett. Dann habe ich mich getäuscht. Möchte sie sich nun für einen Termin eintragen lassen? Sie ging zu ihrem Schreibtisch und blätterte in einer dicken Agenda. Ich bedankte mich artig und verließ die heißkalte Frau. Der nächste Therapeut hieß Deutsch und er praktizierte auf dem Land. Ja, die Menschen betrachten das Wetter als etwas Feindseliges. Entweder ist es zu warm, zu kalt, zu nass oder zu trocken. Je mehr Menschen jammern, umso mehr rächt sich das Wetter. Das ist eine ganz neue Erklärung für den Klimawandel. Ja, das Klima wandelt sich ständig. Das Klima ist wie ein Organismus, doch die Menschen wollen das nicht verstehen. Und weshalb müssen wir uns mitten in diesem Organismus unterhalten? Ich praktiziere nur bei Regen. Weil der Regen heilsame Wirkung hat? Nein, ich möchte den Menschen zeigen, wie verweichlicht sie sind. Ah. Wer es keine halbe Stunde im Regen aushält, ist anfällig für psychische Erkrankungen. Psychisch geht es mir gut, aber mein Ohrläppchen schmerzt. Ich behandle Schmerzen mit Kräutern und Erde. Äußerlich oder innerlich? Beides. Dann mal her mit den Kräutern. Ich habe gehört, dass es auch welche in flüssiger Form gibt. Die Kräuter werden äußerlich angewandt, die Erde wird gegessen. Ich soll Erde essen? Ja, Sie können es auch bei den Kräutern belassen. Allerdings ist die Heilungschance geringer. Und mit welchen Kräutern soll ich mein Ohrläppchen einreiben? Die Kräuter werden am ganzen Körper eingerieben. Riechen Sie deshalb wie ein Kräutergarten? Das ist Salbei. Früher litt ich an unspezifischen Kopfschmerzen. Seit ich meinen Körper täglich mit Salbei einreibe, sind die Schmerzen weg. Und die Frau vermutlich auch. Mein Lebenspartner hat bei einem Unfall seinen Geruchssinn teilweise eingebüßt. Das ist praktisch. Ja, wenn Sie in einer normalen Partnerschaft leben, sollten Sie die Kräutertherapie nur sporadisch anwenden. Aber Erde können Sie auch essen, wenn Sie verheiratet sind. Hat mein Freund Piero auf Ihren Rat gehört? Dieser junge Mann war noch nicht bei mir. Nein, er sieht gequält aus. Ich könnte Ihnen beiden eine Paartherapie anbieten. So. Ja, Rosmarin und Koriander. Abwechslungsweise. Ich verzichtete und eilte ins Trockene. In meinem Büro trank ich einen Whisky und verspürte plötzlich einen Schmerz im Ohrläppchen. Als ich mein Handy ans Ohr hielt, verschwand der Schmerz. Dafür hörte ich die Stimme meiner Klientin, die aufgeregt berichtete, dass man in einem Wald einen jungen Mann tot aufgefunden hatte. Im Polizeipräsidium wurde ein neues Ticketsystem getestet. Nach 2 Omas, einem Zuhälter, einem vermissten Wellensittich und 2 unterdressten osteuropäischen Damen war ich an der Reihe. Na, Maloney, da staunen Sie. Sobald die Testphase vorbei ist, wird jeder, der zu uns kommt, sofort zur richtigen Anlaufstelle gelotst. Ich dachte, Sie seien für Mord und Totschlag zuständig und nicht für leicht bekleidete Wellensittiche und entflogene Damen. Ein kleiner Fehler in der Software führt leider dazu, dass das Programm Gewaltverbrechen an die Sittenpolizei verweist und umgekehrt. Aber wir arbeiten daran. Was ist mit dem Toten, der im Wald gefunden wurde? Ist er auch bei der Sitte gelandet? Üble Sache, Maloney. Es gibt Anzeichen von Folter. Ist das hier der Mann? Zeigen Sie her. Der Tote war blond und übergewichtig. Das sind erfreuliche Meldungen für meine Klientin. Übergewicht wird immer mehr zum Problem, Maloney. Fettleibige Leichen zu bergen erfordert mehr Aufwand an Mensch und Maschine. Sie können einen Appell an die Mörder richten, dass diese nur normalgewichtige Opfer aussuchen. Auch die Täter werden immer dicker. Das verursacht Zusatzkosten. Wenn es so weitergeht, benötigen wir deutlich mehr Platz in den Gefängnissen und in der Leichenhalle. Die Politiker möchten immer nur sparen. Aber werden die Politiker auch immer dicker? Irgendwann benötigen sie doppelt so viele Stimmen, um gewählt zu werden. Das verstehe ich nicht mal, Leute. Stimmen fallen nicht ins Gewicht. Und ob sie das tun? Früher waren die Opernsängerinnen alle dick. Heute sind die Sängerinnen schlank und das Publikum dick. Das ist der berühmte Jojo-Effekt. Wenn ich 2 Kilo abnehme, nimmt gleichzeitig jemand 2 Kilo zu. Sie haben doch nicht etwa ein Buch gelesen, Maloney. Sowas würde ich mir nicht einmal im Vollrausch antun. Bücher öffnen unser Bewusstsein für eine neue Welt. Ihr Bewusstsein ist so offen, dass nichts mehr hängen bleibt. Mit Büchern kann man im Geiste reisen, Maloney. Ich bleib lieber zu Hause. Genau das ist Ihr Problem. Sie verharren am Ort. Deshalb bin ich hier. Ah ja. Ich habe einen dicken Auftrag und Sie eine dicke Leiche. Früher oder später wird aus Ihrem Auftrag auch eine Leiche. Langfristig gesehen sind wir alle Leichen. Deshalb sollten wir das hier und jetzt genießen. Das geht nicht in Ihrer Gegenwart. Mit Autosuggestion kann man andere Menschen vollständig ausblenden. Das ist erwiesen. Ich weiß, Sie haben ein Buch gelesen. Genau, Maloney. Wenn man sich einredet, dass jemand nicht mehr existiert, dann existiert er plötzlich nicht mehr. Das Bewusstsein lässt sich trainieren. Und irgendwann spielt es Fußball oder tanzt Samba. Ich stelle mir jetzt vor, dass Sie weg sind. Ich schließe die Augen. Wenn ich sie wieder öffne, ist Maloney weg. Früher oder später wird das zweifellos der Fall sein. Herrlich. Wunderbar. Da, wo gerade noch Philipp Maloney stand, steht jetzt eine Topfpflanze. Hallo, Topfpflanze. Es funktioniert. Soll ich sie gießen, Maloney? Es gibt 2 Sorten von Beamten. Die Humorlosen und die Humorigen. Beide haben ihre Nachteile. Ich verließ das Polizeipräsidium und traf mich mit meiner Klientin, die in der Verwaltung eines Großkonzerns arbeitete. Als ich von dem Leichenfund hörte, hatte ich beinahe einen Herzstillstand. Der Tote ist blond und füllig, Ihr Bruder dunkelhaarig und dünn. Ich habe ihn immer beneidet. Er kann alles essen und nimmt nicht zu. Dafür hat er Schmerzen, die ihn dazu bringen, zu den schrecklichsten Quacksalbern zu gehen. Haben Sie schon alle aufgesucht? Eine fehlt noch. Sie arbeitet mit Akustik. Und alle behaupten, dass Piero nie bei Ihnen war. Ist das nicht seltsam? Vielleicht hat er sich anders überlegt. Er würde sich bei mir melden. Das hat er immer getan. Auch dann, wenn es ihm miserabel ging. Wenn er auch nur einen dieser Scharlatane aufgesucht hat, ging es ihm garantiert miserabel. Suchen Sie weiter. Wenn mein Bruder lebt, dann befindet er sich in Gefahr. Das spüre ich. Bevor ich Frau Schocher aufsuchte, stärkte ich mich mit einer fetttriefenden Wurst und einer Portion Pommes. Immerhin praktizierte Frau Schocher nicht im Freien. Dafür wurde mein Gehör ungeahnten Strapazen ausgesetzt. Der Mensch ist ein Resonanzkörper. Er reagiert auf Schwingungen. Oh. Über Jahrtausende haben wir uns an natürliche Klangbilder gewöhnt. Doch der Mensch erfindet immer neue Klangbilder. Dann sind die Rolling Stones schuld an meinem schmerzenden Ohrläppchen. Musik hat einen großen Einfluss auf die Psyche. So. Unser Körper aber reagiert vor allem auf Lärm. Unspezifische Schmerzen sind praktisch immer lärmbedingt. Dann könnte mein Ohrläppchen das Opfer einer lauten Stimme sein. Stimmen können auf die Nerven gehen, aber sie verursachen keinen Schmerz. Laubbläser hingegen sind teuflisch. In meinem Büro bläst niemand das Laub. Aber im Freien, ständig und überall. Laubbläser sind schuld daran, dass die Krankenkassenprämien explodieren. Ist das Geräusch explodierender Prämien nicht auch schädlich? Die Laubbläser verursachen ihren Schmerz. Um ihn zu heilen, benötigen sie mein akustisches Gegenprogramm. Und wie lange soll ich mir das anhören? Bis Ihr Ohrläppchen nicht mehr schmerzt. Der Schmerz verlagert sich ins Ohr. Das ist gut. Das bezweifle ich. Sie müssen sich öffnen. Die Akustik dringt in jede Zelle. Genauso hört es sich an. In 2 bis 3 Monaten sind Sie geheilt. Dann vielleicht doch lieber ein Best-of-Album der Rolling Stones. Meine Methode hilft, garantiert. Hat sie auch meinem Freund Piero geholfen? Piero? Dunkelhaarig und dünn. Ich erinnere mich. Er war hier? Ja, zusammen mit einem Patienten. Leider hat die Therapie bei dem Mann nichts gebracht. Wie sah der andere Mann aus? Er war klein, blond und füllig. Und Piero begleitete ihn? Die beiden kannten sich von einem freiwilligen Medikamententest. Und jetzt ist der eine tot und der andere verschwunden. Was ist mit Ihrem Ohrläppchen? Soll ich Sie für nächste Woche eintragen? Sie war alles andere als begeistert, als ich ihr erklärte, dass mein Ohr sich auf dem Weg der Besserung befand. Im Polizeipräsidium hatte das neue Ticketsystem dazu geführt, dass selbst Menschen, die ihren Pass verlängern wollten, in einem Verhörraum landeten. Neuerungen sorgen am Anfang immer für Verwirrung. Das ist... wie wenn Sie Ihren Schrank neu einräumen. Theoretisch, Maloney. Denn bei Ihnen gibt es nichts einzuräumen. Dafür habe ich neue Erkenntnisse über den blonden Mann im Kühlfach. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Der Mann muss grausamste Torturen erlitten haben. Wir entdeckten Brandblasen an seinem Körper. Zudem wurde er wahrscheinlich mit einer Kräuterbutter-Tinktur gefoltert. Und an seinem linken Bein war ein Stein befestigt. Das hört sich nach einer erfolglosen Serie von Therapien an. Was für Therapien, Maloney? Der Mann wurde gefoltert und getötet. Vielleicht ist einer der Therapeuten zu weit gegangen. Das würde mich nicht verwundern. Wir leben im 21. Jahrhundert, aber die Menschen pilgern zu kauzigen Männchen, die irgendwelche Wässerchen verkaufen. Niemand kann sich damit abfinden, dass ab und zu etwas wehtut. Leute sind süchtig nach Diagnosen und Erklärungen. Sie hingegen lösen Kreuzworträtsel. Bei Kreuzworträtseln gibt es immer eine Lösung. Das ist beruhigend. Im Leben aber gibt es manchmal keine Lösung. Oder mehrere, das ist beunruhigend. Deshalb werde ich versuchen, diesen Fall zu lösen, damit die Leute danach wieder beruhigt Kreuzworträtsel lösen können. Tun Sie das, Maloney. Wir warten auf das exakte Obduktionsergebnis. Wenn diese Leiche tot ist, dann wird sie zu uns sprechen. Er hielt einen Moment inne und versuchte, den Satz korrekt zu wiederholen, stolperte dabei aber mehrfach und gab schließlich auf. Ich fuhr zurück in mein Büro und genehmigte mir ein spezielles Wässerchen, das gegen alles und nichts half. Der Tote schien weder Freunde noch Verwandte zu haben, einzig sein Vermieter erinnerte sich an ihn. Er bot mir sogleich ein Zimmer an und zeigte mir einen Raum, der kaum größer als eine Gefängniszelle war. Eigentlich wollte ich ein Hotel eröffnen, aber dann ging mir das Geld aus, deshalb vermiete ich jetzt die Zimmer. Nicht gerade geräumig für einen übergewichtigen Mann. Ihm war es recht, wenn er sich nicht bewegen musste. Sein Bein schmerzte, wenn er es belastete. Er hat alles Mögliche versucht, aber nichts hat geholfen. Wissen Sie, bei welchem Therapeuten er zuletzt war? Das wechselte ständig. Ich habe ihm gesagt, er soll Gurkensalat essen. Gurkensalat? Mein Vater isst mehrmals in der Woche Gurkensalat. Er war nie krank und wird nächsten Montag 95. Meine Mutter aß nie Gurkensalat. Sie wurde mit 65 von einem Lastwagen überfahren. Und darin erkennen Sie einen Zusammenhang? Ich habe eine Theorie entwickelt. Der Mensch hat eine gesunde und eine kranke Bestimmung. Die einen finden die gesunde und die anderen nur die kranke Bestimmung. Wenn man aber mal die Bestimmung gefunden hat, kommt man nicht mehr davon los. Entweder man bleibt gesund oder man bleibt krank. Das funktioniert auch geistig. Deshalb sage ich, was für die einen der Gurkensalat ist, für die anderen der Lastwagen. Er nickte begeistert und ich suchte das Weite. Meine Klientin hatte Mittagspause und lud mich zu einem Lunch ein. Glücklicherweise wurde mir kein Gurkensalat serviert. In den Bergen wurde ein junger Mann aufgegriffen. Alter und Beschreibung passen zu meinem Bruder. Ist Ihr Bruder passionierter Berggänger? Nein. Dann sollten Sie sich keine großen Hoffnungen machen. Was ist mit dem Toten? Er und Ihr Bruder haben sich gekannt. Was wissen Sie über den freiwilligen Medikamententest? Das war ein kompletter Reinfall. Piero hatte danach tagelang einen metallischen Geschmack im Mund, aber die Gelenkschmerzen gingen nicht zurück. Vielleicht haben sich die beiden auf einen neuen Test eingelassen. Sie glauben, dass auch Piero tot ist? Noch wissen wir nicht, woran sein Kumpan gestorben ist. Vielleicht hatte er einen Herzinfarkt. Aber wenn er ermordet wurde, dann könnte Piero dem gleichen Täter zum Opfer gefallen sein. Mittlerweile standen auch Wohnungssuchende im Polizeipräsidium und unterhielten sich mit Polizisten, die für Gewaltverbrechen zuständig waren. Ich kämpfte mich durch die ratlose Menschenmasse und landete bei jenem Beamten, der fröhlich in einem Obduktionsbefund blätterte. Ja. Ja, Maloney. Gift, Maloney. Das hört sich gut an. Die Reihenfolge ist entscheidend. Er wurde mehrmals vergiftet. Diesem Körper wurden unglaubliche Strapazen zugemutet. Zuerst waren die Warnblasen, dann kam der Stein. Noch wissen wir nicht, weshalb der Mann den Stein tagelang auf sich trug. Vielleicht wurde er dazu gezwungen. Er hat es freiwillig getan. Woher wollen Sie das wissen? Der Mann war in Therapie. Der Mann ist vergiftet worden. Das sagten Sie bereits. Erde, Maloney. Er wurde mit Erde vergiftet. Die Erde war zuerst. Er hat sie geschluckt. Und danach hat er Pilze geschluckt. Er hat sich mit Pilzen vergiftet. Magische Mushrooms. Das sind halogene Pilze. Die man heute anstelle von Glühbirnen benutzt. Halluxigoene. Oder heißt es Holazigone? Hauptsache giftig. In Kombination mit einem Knollenblätterpilz. Und Erde. Die Erde ist ungiftig. Wenn auch nicht bekömmlich in hohen Dosen. Wir gehen davon aus, dass der Mann im Wald nach Nahrung suchte. Seltsam ist nur, dass einige dieser Pilze bei uns gar nicht vorkommen. Es dauerte unendlich lange, bis er begriff, dass sich der Mann nicht im Wald vergiftete. Schließlich fuhren wir mit Blaulicht aufs Land. Da es gerade nicht regnete, hielt sich Herr Deutsch im Innern des Hauses auf. Ich erwarte demnächst einen Klienten. Sie stellen die Leute unter die Dusche, wenn es nicht regnet. Es ist elementar, dass die Menschen die Natur unmittelbar spüren, während sie mir ihre Leidensgeschichte erzählen. Wir interessieren uns für die Leidensgeschichte des Mannes, der tot im Wald aufgefunden wurde. Mein Interesse gilt einzig dem Leben. Mit dem Tod sollen sich Ärzte und Theologen beschäftigen. Der Mann war bei Ihnen in Therapie. Na und? Die geben zu, den Mann vergiftet zu haben. Ich gebe gar nichts zu. Ich therapiere mit rein natürlichen Zutaten. Bei mir finden Sie keine Chemie, keine Zusätze und vor allem keine Pharma. Die Wirkstoffe der meisten Medikamente stammen ursprünglich aus der Natur. Das fasziniert mal euch. Ich habe ein Buch gelesen. Die Pharmaindustrie verbreitet Lügen und Krankheiten, die ich zu heilen versuche. Ich therapiere ganzheitlich. Mit Kräutern, Erde und Giftpilzen. Na und? Die Dosis ist entscheidend. In kleinen Mengen ist fast alles ungefährlich. In großen Mengen ist fast alles tödlich. Das ist wie bei der Polizei. Wie soll ich das verstehen, Maloney? Große Mengen Polizisten sind nicht tödlicher als kleine Mengen. Ich habe bis jetzt weder kleine noch große Mengen an Polizisten gegessen. Was auch immer geschehen ist, Sie können mir nichts nachweisen. Unfälle geschehen überall. Wenn es ein Unfall war, weshalb haben Sie die Leiche entsorgt? Genau. Ich verhafte Sie wegen Entsorgung einer Leiche. Auf der Stelle. Ja, das ist lächerlich. Mein Anwalt wird lauthals darüber lachen. Er wurde trotzdem verhaftet. Als ich wieder in meinem Büro war, rief meine Klientin an. Wenig später erschien sie mit einem verstört aussehenden jungen Mann, der sich weigerte zu sprechen. Der Mann in den Bergen war mein Bruder Piero. Er spricht nicht und er hat ständig einen trockenen Mund. Das hört man. Er hat eine schriftliche Aussage gemacht. Zusammen mit dem Toten hat er zu therapeutischen Zwecken Erde und Pilze gegessen. Ihm wurde übel. Und er hat sich erbrochen und irgendwie war er danach wie betrunken. Deutsch hat den beiden neben Magic Mushrooms auch tödliche Giftpilze verabreicht. Dann hätte Piero daran sterben können? Er sollte vor Gericht gegen Deutsch aussagen und er sollte in Zukunft seltsame Therapeuten meiden. Ich habe ihm gesagt, er soll sich ab und zu einen Joint drehen. Jedem das seine. Und jetzt feiern wir. Möchten Sie mitkommen? Das geht nicht, mein Ohrläppchen schmerzt wieder. Dagegen hilft Akupressur. Dagegen hilft ein Glas Whisky und das vereinbarte Honorar. Eigentlich haben nicht Sie Piero gefunden. Das Wort eigentlich steht nicht in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gut, Sie haben sich bemüht, Sie haben einen Mord aufgeklärt, aber müsste dafür nicht der Staat aufkommen? Sie kramte in ihrer Tasche eine Banknote hervor, die so klein war, dass sie sich verschämt versteckte, als ich sie in Empfang nahm. Ich habe sie bis heute nicht wiedergefunden. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Phantomschmerz.